Der Metaphysiker von Friedrich von Schiller. Wie tief liegt unter mir die Welt, kaum seh ich noch die Menschlein unten wallen. Wie trägt mich meine Kunst, die höchste unter allen, so nahe an des Himmels Zelt. So ruft von seines Turmes Dache der Schieferdecker, so der kleine große Mann, Hans Metaphysicus, in seinem Schreibgemache. Sag an, du kleiner großer Mann, der Turm, von dem dein Blick so vornehm niederschauet, wovon ist er, worauf ist er erbauet? Wie kamst du selbst hinauf? Und seine kahlen Höhn, wozu sind sie dir nütz, als in das Tal zu sehen?